SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Es gab im ganzen Machtbereich der Division keine schönere Militärkapelle als die des Infanterieregiments Nummer 10 in der kleinen Bezirksstadt W in Mähren. Der Kapellmeister gehörte noch zu jenen österreichischen Militärmusikern, die dank einem genauen Gedächtnis und einem immer wachen Bedürfnis nach neuen Variationen alter Melodien jeden Monat einen Marsch zu komponieren vermochten. Alle Märsche glichen einander wie Soldaten. Die lässige Gewohnheit anderer Musikkapellmeister, den ersten Marsch vom Musikfeldwebel dirigieren zu lassen und erst beim zweiten Punkt des Programms den Taktstock zu heben, hielt Kapellmeister Nechwall für ein deutliches Anzeichen des Untergangs der kaiserlichen und königlichen Monarchie. Alle Platzkonzerte, sie fanden unter dem Balkon des Herrn Bezirkshauptmanns statt, begannen mit dem Radetzky-Marsch. Die herben Trommeln wirbelten, die süßen Flöten pfiffen und die holden Chinellen schmetterten. Auf den Gesichtern aller Zuhörer ging ein gefälliges und versonnenes Lächeln auf und in ihren Beinen prickelte das Blut. Während sie noch standen, glaubten sie schon zu marschieren. Die jüngeren Mädchen hielten den Atem an und öffneten die Lippen. Die reiferen Männer ließen die Köpfe hängen und gedachten ihrer Manöver. Die ältlichen Frauen saßen im benachbarten Park und ihre kleinen grauen Köpfchen zitterten. Und es war Sommer. Ja, es war Sommer. Die alten Kastanien gegenüber dem Haus des Bezirkshauptmanns bewegten nur am Abend und am Morgen ihre dunkelgrünen, reich und breit belaubten Kronen. Tagsüber verharrten sie reglos, atmeten einen herben Atem aus und schickten ihre weiten, kühlen Schatten bis in die Mitte der Straße. Der Himmel war ständig blau. Unaufhörlich trillerten die unsichtbaren Lerchen über der stillen Stadt. Manchmal rollte über ihr holpriges Kopfsteinpflaster ein Fiaker, in dem ein Fremder saß, vom Bahnhof zum Hotel. Manchmal trappelten die Hufe des Zweigespanns, das Herrn von Winternick spazieren führte, durch die breite Straße von Norden nach Süden, vom Schloss des Gutsbesitzers zu seinem immensen Jagdrevier. Klein, alt und kümmerlich, ein gelbes Greislein in einer großen gelben Decke und mit einem winzigen Gesicht saß Herr von Winternick in seiner Kalesche. Wie ein kümmerliches Stück Winter fuhr er durch den satten Sommer. Die Bewohner der Stadt grüßten ihn, er antwortete nicht. Unbewegt fuhr er durch ein Meer von Grüßen. Um diese Zeit begannen die Ferien. Der 15-jährige Sohn des Bezirkshauptmanns, Karl Josef von Trotter, Schüler der Kavalleriekadettenschule in Mährisch-Weißkirchen, empfand seine Geburtsstadt als einen sommerlichen Ort. Sie war die Heimat des Sommers wie seine eigene. Weihnachten und Ostern war er bei seinem Onkel eingeladen. Nach Hause kam er nur in den Sommerferien. Der Tag seiner Ankunft war immer ein Sonntag. Es geschah nach dem Willen seines Vaters, des Herrn Bezirkshauptmanns Franz, Freiherrn von Trotta und Sipulje. Sommerferien hatten, mochten sie in der Anstalt an welchem Tag immer beginnen, zu Hause jedenfalls am Sonntag anzubrechen. Am Sonntag hatte Herr von Trotta und Sipulje keinen Dienst. Den ganzen Vormittag von 9 bis 12 reservierte er für seinen Sohn. Pünktlich 9:10, eine Viertelstunde nach der ersten Messe, stand der Junge in der Sonntagsuniform vor der Tür seines Vaters. 9:05 kam Jacques in der grauen Livree die Treppe herunter und sagte: »Junger Herr, der Herr Papa kommt.« Karl Josef zog noch einmal an seinem Rock, rückte das Koppel zurecht, nahm die Mütze in die Hand und stemmte sie, wie es Vorschrift war, gegen die Hüfte. Der Vater kam, der Sohn schlug die Hacken zusammen, es knallte durch das stille alte Haus. Der Alte öffnete die Tür und ließ mit leichtem Gruß der Hand dem Sohn den Vortritt. Der Junge blieb stehen, er nahm die Einladung nicht zur Kenntnis. Der Vater schritt also durch die Tür. Karl Josef folgte ihm und blieb an der Schwelle stehen. »Mach dir's bequem«, sagte nach einer Weile der Bezirkshauptmann. Jetzt erst trat Karl Josef an den großen Lehnstuhl aus rotem Plüsch und setzte sich dem Vater gegenüber, die Knie steif angezogen und die Mütze mit den weißen Handschuhen auf den Knien. Durch die dünnen Ritzen der grünen Jalousien fielen schmale Sonnenstreifen auf den dunkelroten Teppich. Eine Fliege summte, die Wanduhr begann zu schlagen. Nachdem die 9 goldenen Schläge verhallt waren, begann der Bezirkshauptmann. »Was macht Herr Oberst Marek?« »Danke, Papa, es geht ihm gut.« »In der Geometrie immer noch schwach?« »Danke, Papa, etwas besser.« »Bücher gelesen?« »Jawohl, Papa.« »Wie steht's mit dem Reiten? Voriges Jahr war es nicht sonderlich.« »In diesem Jahr«, begann Karl Josef, wurde aber sofort unterbrochen, Sein Vater hatte die schmale Hand ausgestreckt, die halb in der runden, glänzenden Manschette geborgen war. Golden glitzerte der viereckige, mächtige Manschettenknopf. »Es war nicht sonderlich«, habe ich eben gesagt. »Es war«, hier machte der Bezirkshauptmann eine Pause und sagte dann mit tonloser Stimme, »eine Schande.« Vater und Sohn schwiegen. So lautlos das Wort Schande auch ausgesprochen war, es wehte noch durch den Raum. Karl Josef wusste, dass nach einer strengen Kritik seines Vaters eine Pause einzuhalten war. Man hatte das Urteil in seiner ganzen Bedeutung aufzunehmen, zu verarbeiten, sich einzuprägen, dem Herzen und dem Gehirn einzuverleiben. Die Uhr tickte, die Fliege summte. Dann begann Karl Josef mit heller Stimme. »In diesem Jahr war es bedeutend besser. Der Wachtmeister selbst hat's oft gesagt. Ich habe auch vom Herrn Oberleutnant Koppel eine Belobigung gekriegt.« »Soll mich freuen«, bemerkte mit Grabesstimme der Herr Bezirkshauptmann. Er stieß am Tischrand die Manschette in den Ärmel zurück. Es gab ein hartes Scheppern. »Erzähl weiter«, sagte er und zündete sich eine Zigarette an. Es war das Signal für den Anbruch der Gemütlichkeit. Karl Josef legte Mütze und Handschuhe auf ein kleines Pult, erhob sich und begann, alle Ereignisse des letzten Jahres vorzutragen. Der Alte nickte. Auf einmal sagte er, »Du bist ja ein großer Bub, mein Sohn. Du mutierst ja. Etwa verliebt?« Karl Josef wurde rot. Sein Gesicht brannte wie ein roter Lampion. Er hielt es tapfer dem Vater entgegen. »Also noch nicht«, sagte der Bezirkshauptmann. »Lass dich nicht stören. Erzähl nur weiter.« Karl Josef schluckte. Die Röte wich. Er fror auf einmal. Langsam berichtete er und mit vielen Pausen. Dann zog er den Bücherzettel aus der Tasche und reichte ihn dem Vater. »Recht anständige Lektüre«, sagte der Bezirkshauptmann. »Bitte die Inhaltsangabe von Zrini.« Karl Josef erzählte das Drama Akt für Akt. Dann setzte er sich, müde, blass, mit trockener Zunge. Er warf einen geheimen Blick nach der Uhr, es war erst 22:30. Anderthalb Stunden noch ging die Prüfung. Es konnte dem Alten einfallen, Geschichte des Altertums zu prüfen oder germanische Mythologie. Er ging rauchend durchs Zimmer, die linke am Rücken, an der rechten klapperte die Manschette. Immer stärker wurden die Sonnenstreifen auf dem Teppich, immer näher rückten sie zum Fenster. Die Sonne musste schon hochstehen. Die Kirchenglocken begannen zu dröhnen, ganz nahe schlugen sie ins Zimmer, als schaukelten sie knapp hinter den dichten Jalousien. Der Alte prüfte heute lediglich Literatur. Er sprach sich ausführlich über die Bedeutung Grillparzers aus und empfahl dem Sohn als leichte Lektüre für die Ferientage Adalbert Stifter und Ferdinand von Saar. Dann sprang er wieder auf militärische Themen, Wachdienst, Dienstreglement, zweiter Teil, Zusammensetzung eines Armeekorps, Kriegsstärke der Regimenter. Plötzlich fragte er, was ist Subordination? Subordination ist die Pflicht des unbedingten Gehorsams, deklamierte Karl Josef, welchen jeder Untergebene seinem Vorgesetzten und jeder Niedere »Halt«, unterbrach ihn der Vater und verbesserte, »sowie auch jeder Niedere dem Höheren«, und Karl Josef fuhr fort, »zu leisten schuldig ist, wenn«, »sobald«, korrigierte der Alte, »sobald diese die Befehlsgebung ergreifen.« Karl Josef atmete auf. Es schlug 12. Jetzt erst begannen die Ferien. Noch eine Viertelstunde und er hörte von der Kaserne her den ersten ratternden Trommelwirbel der ausrückenden Musik. Jeden Sonntag spielte sie um die Mittagszeit vor dem Amtshaus des Bezirkshauptmanns, der in diesem Städtchen keinen geringeren vertrat als seine Majestät den Kaiser. Karl Josef stand verborgen hinter dem dichten Weinlaub des Balkons und nahm das Spiel der Militärkapelle wie eine Huldigung entgegen. Er fühlte sich ein wenig den Habsburgern verwandt, deren Macht sein Vater hier repräsentierte und verteidigte und für die er einmal selbst ausziehen sollte, in den Krieg und in den Tod. Er kannte die Namen aller Mitglieder des Allerhöchsten Hauses. Er liebte sie alle aufrichtig, mit einem kindlich ergebenen Herzen, vor allen anderen den Kaiser, der gütig war und groß, erhaben und gerecht, unendlich fern und sehr nahe und den Offizieren der Armee besonders zugetan. Am besten starb man für ihn bei Militärmusik, am leichtesten beim Radetzky-Marsch. Die flinken Kugeln pfiffen im Takt um den Kopf Karl Josefs, sein blanker Säbel blitzte, und Herz und Hirn erfüllt von der holden Hurtigkeit des Marsches, sank er hin in den trommelnden Rausch der Musik, und sein Blut sickerte in einem dunkelroten und schmalen Streifen auf das gleißende Gold der Trompeten, das tiefe Schwarz der Pauken und das siegreiche Silber der Tschinellen. Jacques stand hinter seinem Rücken und räusperte sich. Das Mittagessen begann also. Wenn die Musik eine Pause machte, hörte man ein leises Tellerklirren aus dem Speisezimmer. Es lag durch zwei weite Räume vom Balkon getrennt, genau in der Mitte des ersten Stockwerks. Während des Essens klang die Musik fern, aber deutlich. Leider spielte sie nicht jeden Tag. Sie war gut und nützlich, sie umrankte die feierliche Zeremonie des Essens mild und versöhnend und ließ keins der peinlichen, kurzen und harten Gespräche aufkommen, die der Vater so oft anzubrechen liebte. Man konnte schweigen, zuhören und genießen. Die Teller hatten schmale, verblassende, blaugoldene Streifen. Karl Josef liebte sie. Oft im Laufe des Jahres gedachte er ihre. Sie und der Radetzky-Marsch und das Wandbildnis der verstorbenen Mutter, an die sich der Junge nicht mehr erinnerte, und der schwere silberne Schöpflöffel und die Fischterrine und die Obstmesser mit den gezackten Rücken und die winzigen Kaffeetässchen und die gebrechlichen Löffelchen, die dünn waren wie dünne Silbermünzen. All das zusammen bedeutete Sommer, Freiheit, Heimat. Er gab Jacques Überschwung, Mütze und Handschuhe und ging ins Speisezimmer. Der Alte betrat es zu gleicher Zeit und lächelte dem Sohn zu. Fräulein Hirschwitz, die Hausdame, kam eine Weile später, im sonntäglich grauseidenen, mit erhobenem Haupt, den schweren Haarknoten im Nacken, eine mächtige, krumme Spange quer über der Brust wie eine Art Tartarensäbel. Gewappnet und gepanzert sah sie aus. Karl Josef hauchte einen Kuss auf ihre lange, harte Hand. Jacques rückte die Sessel. Der Bezirkshauptmann gab das Zeichen zum Niedersitzen. Jacques verschwand und trat nach einer Weile wieder mit weißen Handschuhen ein, die ihn völlig zu verändern schienen. Sie strömten einen schneeigen Glanz über sein ohnehin schon weißes Gesicht, seinen ohnehin schon weißen Backenbart, sein ohnehin weißes Haar. Aber sie übertrafen ja auch an Helligkeit wohl alles, was in dieser Welt hell genannt werden konnte. Mit diesen Handschuhen hielt er ein dunkles Tablett. Darauf stand die dampfende Suppenterrine. Bald hatte er sie in der Mitte des Tisches hingesetzt, sorgfältig, lautlos und sehr schnell. Nach alter Gewohnheit verteilte Fräulein Hirschwitz die Suppe. Man kam den Tellern, die sie hinhielt, mit gastfreundlich ausgestreckten Armen entgegen und mit einem dankbaren Lächeln in den Augen. Sie lächelte wieder. Ein warmer, goldener Schimmer wallte in den Tellern. Es war die Suppe, Nudelsuppe, durchsichtig, mit goldgelben, kleinen, verschlungenen, zarten Nudeln. Herr von Trotta und Sipolje aß sehr schnell, manchmal grimmig. Es war, als vernichtete er mit geräuschloser, adliger und flinker Gehässigkeit einen Gang um den anderen. Er machte ihnen den Gar aus. Fräulein Hirschwitz nahm bei Tisch winzige Portionen und aß nach vollendeter Mahlzeit in ihrem Zimmer die ganze Reihenfolge der Speisen aufs Neue. Karl Josef schluckte furchtsam und hastig heiße Löffelladungen und mächtige Bissen. So wurden sie alle zugleich fertig. Man sprach kein Wort, wenn Herr von Trotta und Sipolje schwieg. Nach der Suppe trug man den garnierten Tafelspitz auf, das Sonntagsgericht des Alten seit unzähligen Jahren. Die wohlgefällige Betrachtung, die er dieser Speise widmete, nahm längere Zeit in Anspruch als die halbe Mahlzeit. Das Auge des Bezirkshauptmanns liebkoste zuerst den zarten Speckrand, der das kolossale Stück Fleisch umsäumte, dann die einzelnen Tellerchen, auf denen die Gemüse gebettet waren, die violett schimmernden Rüben, den sattgrünen, ernsten Spinat, den fröhlichen, hellen Salat, das herbe Weiß des Meerrettichs, das tadellose Oval der jungen Kartoffeln, die in schmelzender Butter schwammen und an zierliche Spielzeuge erinnerten. Er unterhielt merkwürdige Beziehungen zum Essen. Es war, als äße er die wichtigsten Stücke mit den Augen. Sein Schönheitssinn verzehrte vor allem den Gehalt der Speisen, gewissermaßen ihr Seelisches. Der schale Rest, der dann in Mund und Gaumen gelangte, war langweilig und musste unverzüglich verschlungen werden. Die schöne Ansicht der Speisen bereitete dem Alten ebenso viel Vergnügen wie ihre einfache Beschaffenheit, denn er hielt auf ein sogenanntes bürgerliches Essen. Ein Tribut, den er seinem Geschmack ebenso wie seiner Gesinnung zollte. Diese nämlich nannte er eine spartanische. Mit einem glücklichen Geschick vereinigte er also die Sättigung seiner Lust mit den Forderungen der Pflicht. Er war ein Spartaner, aber er war ein Österreicher. Er machte sich nun wie jeden Sonntag daran, den Spitz zu zerschneiden. Er stieß die Manschetten in die Ärmel, hob beide Hände und indem er Messer und Gabel an das Fleisch ansetzte, begann er zu Fräulein Hirschwitz gewendet: »Sehen Sie, meine Gnädige, es genügt nicht, beim Fleischer ein zartes Stück zu verlangen. Man muss darauf achten, in welcher Art es geschnitten ist. Ich meine Querschnitt oder Längsschnitt. Die Fleischer verstehen heutzutage ihr Handwerk nicht mehr. Das feinste Fleisch ist verdorben, nur durch einen falschen Schnitt. Sehen Sie her, Gnädigste, ich kann's kaum noch retten. Es zerfällt in Fasern, es zerflattert geradezu. Als Ganzes kann man's wohl Mürbe nennen, aber die einzelnen Stückchen werden zäh sein, wie Sie bald selbst sehen werden. Was aber die Beilagen, wie es die Reichsdeutschen nennen, betrifft, so wünsche ich ein anderes Mal den Krähen, genannt Meerrettich, etwas trockener. Er darf die Würze nicht in der Milch verlieren. Auch muss er knapp, bevor er zum Tisch kommt, angerichtet werden. Zu lange nass gewesen. Ein Fehler. Fräulein Hirschwitz, die viele Jahre in Deutschland gelebt hatte, immer Hochdeutsch sprach und auf deren Vorliebe für die literaturfähige Ausdrucksweise sich Herrn von Trottas Beilagen und Meerrettich bezogen hatten, nickte schwer und langsam. Es kostete sie offensichtlich Mühe, das bedeutende Gewicht des Haarknotens vom Nacken zu lösen und ihr Haupt zu einer zustimmenden Neigung zu veranlassen. So bekam ihre beflissene Freundlichkeit etwas Gemessenes, ja, sie schien sogar eine Abwehr zu enthalten. Und der Bezirkshauptmann sah sich veranlasst zu sagen: »Ich habe sicherlich nicht Unrecht, meine Gnädigste.« Er sprach das nasale österreichische Deutsch der höheren Beamten und des kleinen Adels. Es erinnerte ein wenig an ferne Gitarren in der Nacht, auch an die letzten zarten Schwingungen verhallender Glocken. Es war eine sanfte, aber auch präzise Sprache, zärtlich und boshaft zugleich. Sie passte zu dem mageren, knochigen Angesicht des Sprechers, zu seiner schmalen, gebogenen Nase, in der die klingenden, etwas wehmütigen Konsonanten zu liegen schienen. Außer den Lippen bewegte sich nichts in diesem Gesicht. Der dunkle Backenbart, den Herr von Trotta als ein Uniformstück trug, als ein Abzeichen, das seine Zugehörigkeit zu der Dienerschaft Franz Josefs des Ersten beweisen sollte, als einen Beweis seiner dynastischen Gesinnung, auch dieser Backenbart blieb reglos, wenn Herr von Trotta an Sibylle sprach. Aufrecht saß er am Tisch, als hielte er Zügel in den harten Händen. Wenn er saß, sah es aus, als stünde er, und wenn er sich erhob, überraschte immer wieder seine kerzengerade Größe. Er trug immer dunkelblau, Sommer und Winter, an Sonn- und Wochentagen einen dunkelblauen Rock und graue gestreifte Hosen, die eng um seine langen Beine lagen und von Stegen um die glatten Zugstiefel straff gespannt wurden. Zwischen dem zweiten und dritten Gang pflegte er aufzustehen, um sich Bewegung zu machen. Aber es war eher, als wollte er seinen Hausgenossen vorführen, wie man sich erhebt, steht und wandelt, ohne die Reglosigkeit aufzugeben. Jacques räumte das Fleisch ab und fing einen hurtigen Blick von Fräulein Hirschwitz auf, der ihn ermahnte, den Rest für sie aufwärmen zu lassen. Herr von Trotta ging mit gemessenen Schritten zum Fenster, lüftete ein wenig die Gardine und kehrte an den Tisch zurück. In diesem Augenblick erschienen die Kirschknödel auf einem geräumigen Teller. Der Bezirkshauptmann nahm nur einen, zerschnitt ihn mit dem Löffel und sagte zu Fräulein Hirschwitz: »Das, meine Gnädigste, ist ein Muster von einem Kirschknödel. Er besitzt die nötige Konsistenz, wann er aufgeschnitten wird, und gibt auf der Zunge dennoch sofort nach.« Und zu Karl Josef gewendet: »Ich rate dir, heute zwei zu nehmen.« Karl Josef nahm zwei. Er verschlang sie im Nu, war eine Sekunde früher fertig als sein Vater und trank ein Glas Wasser nach, denn Wein gab es nur am Abend, um sie aus der Speiseröhre, in der sie noch stecken mochten, in den Magen hinunterzuspülen. Er faltete im gleichen Rhythmus wie der Alte seine Serviette. Er stellte sich vor dem Vater auf und sagte: »Ich geh spazieren, Papa.« »Recht, recht. Gute Erholung«, sagte Herr von Trotta und winkte mit der Hand. Karl Josef ging. Hinter dem Bahndamm stand das Gendarmeriekommando, das ein Wachtmeister führte. Karl Josef kannte ihn, den Wachtmeister Slama. Er beschloss anzuklopfen. Er betrat die brütende Veranda, klopfte, zog am Klingeldraht. Niemand meldete sich. Ein Fenster ging auf. Frau Slama beugte sich über die Geranien und rief: »Wer dort?« Sie erblickte den kleinen Trotter und sagte: »Sofort!« Sie machte die Flurtür auf, es roch kühl und ein wenig nach Parfüm. Frau Slama hatte einen Tropfen Wohlgeruch auf das Kleid getupft. Karl Josef dachte an die Wiener Nachtlokale. Er sagte: »Der Wachtmeister ist nicht da?« »Dienst hat der Herr von Trotter«, erwiderte die Frau. »Treten Sie nur ein!« Jetzt saß Karl Josef im Salon der Slamas. Es war ein rötliches, niedriges Zimmer, sehr kühl. Man saß wie in einem Eisschrank. Die hohen Lehnen der gepolsterten Sessel bestanden aus braungebeiztem Schnitzwerk und Blättergerank, das dem Rücken wehtat. Frau Slama holte kühle Limonaden. Sie trank zierliche Schlückchen, hielt den kleinen Finger gespreizt und ein Bein übers andere geschlagen. Sie saß neben Karl Josef und ihm zugewandt und wippte mit einem Fuß, der in einem rotsamtenen Pantoffel gefangen war, nackt, ohne Strumpf. Karl Josef sah auf den Fuß, dann auf die Limonade. Frau Slama sah er nicht ins Gesicht. Seine Mütze lag auf den Knien, die Knie hielt er steif. Aufrecht saß er vor der Limonade, als wäre es eine Dienstobliegenheit, sie zu trinken. »Waren lange nicht da, Herr von Trotter«, sagte die Frau Wachtmeister. »Sind recht groß geworden. Schon 14 vorbei?« »Jawohl, schon lange.« Er dachte daran, möglichst schnell das Haus zu verlassen. Die Limonade musste man in einem Zug austrinken und eine schöne Verbeugung machen und den Mann grüßen lassen und weggehen. Er sah hilflos auf die Limonade. Man wurde nicht mit ihr fertig. Frau Slama schüttete nach. Sie brachte Zigaretten. Rauchen war verboten. Sie zündete selbst eine Zigarette an und sog an ihr nachlässig mit geblähten Nasenflügeln und wippte mit dem Fuß. Plötzlich nahm sie ohne ein Wort die Mütze von seinen Knien und legte sie auf den Tisch. Dann steckte sie ihm ihre Zigarette in den Mund. Ihre Hand duftete nach Rauch und Kölnisch Wasser. Der helle Ärmel ihres sommerlich geblümten Kleides schimmerte vor seinen Augen. Er rauchte höflich die Zigarette weiter, an deren Mundstück noch die Feuchtigkeit ihrer Lippen lag, und sah auf die Limonade. Frau Slama steckte die Zigarette wieder zwischen die Zähne und stellte sich hinter Karl Josef. Er hatte Angst, sich umzuwenden. Auf einmal lagen ihre beiden schimmernden Ärmel an seinem Hals und ihr Gesicht lastete auf seinen Haaren. Er rührte sich nicht, aber sein Herz klopfte laut. Ein großer Sturm brach in ihm aus, krampfhaft zurückgehalten vom erstarrten Körper und den festen Knöpfen der Uniform. »Komm«, flüsterte Frau Slama. Sie setzte sich auf seinen Schoß, küsste ihn flugs und machte schelmische Augen. Von ungefähr fiel ein blondes Büschel Haare in ihre Stirn. Sie schielte hinauf und versuchte, es mit gespitzten Lippen wegzublasen. Er begann, ihr Gewicht auf seinen Beinen zu fühlen. Gleichzeitig durchströmte ihn neue Kraft und spannte seine Muskeln im Schenkel und in den Armen. Er umschlang die Frau und fühlte die weiche Kühle ihrer Brust durch das harte Tuch der Uniform. Ein leises Kichern brach aus ihrer Kehle. Es war ein wenig wie Schluchzen und etwas wie Trillern. Tränen standen in ihren Augen. Dann lehnte sie sich zurück und begann mit zärtlicher Genauigkeit einen Knopf der Uniform nach dem anderen zu lösen. Sie legte eine kühle, zarte Hand auf seine Brust, küsste seinen Mund lange mit systematischem Genuss und erhob sich plötzlich, als hätte sie irgendein Geräusch aufgeschreckt. Er sprang sofort auf. Sie lächelte und zog ihn langsam, rückwärts schreitend, mit beiden ausgestreckten Händen und den Kopf zurückgeworfen, ein Leuchten im Gesicht zur Tür, die sie von rückwärts mit dem Fuß aufstieß. Sie glitten ins Schlafzimmer. Wie ein ohnmächtig Gefesselter sah er zwischen halbgeschlossenen Lidern, dass sie ihn entkleidete, langsam, gründlich und mütterlich. Mit einigem Entsetzen bemerkte er, wie Stück um Stück seiner Paradekleidung schlaff auf die Erde sank. Er hörte den dumpfen Fall seiner Schuhe und fühlte sofort an seinem Fuß die Hand der Frau Slama. Von unten her stieg eine neue Welle von Wärme und Kühle bis an seine Brust. Er ließ sich fallen. Er empfing die Frau wie eine weiche, große Welle aus Wonne, Feuer und Wasser. Er erwachte. Frau Slama stand vor ihm, hielt ihm Stück um Stück seiner Kleidung entgegen. Er begann, sich hastig anzuziehen. Sie lief in den Salon, brachte ihm Handschuhe und Mütze. Sie rückte an seinem Rock, er fühlte ihre ständigen Blicke auf seinem Gesicht, aber er vermied es, sie anzuschauen. Er schlug die Absätze aneinander, dass es knallte, drückte der Frau die Hand, sah aber hartnäckig auf ihre rechte Schulter und ging. Von einem Turm schlug es 7. Die Sonne näherte sich den Hügeln, die jetzt blau waren wie der Himmel und von Wolken kaum zu unterscheiden. Von den Bäumen am Wegrand strömte süßer Duft. Der Abendwind kämmte die kleinen Gräser der Wiesenhänge zu beiden Seiten der Straße. Man sah, wie sie sich zitternd wellten unter seinen unsichtbaren, leisen und breiten Händen. In fernen Sümpfen begannen die Frösche zu quaken. Aus dem offenen Fenster eines knallgelben Vorstadthäuschens sah eine junge Frau in die leere Straße. Obwohl Karl Josef sie nie gesehen hatte, grüßte er sie, stramm und voller Ehrfurcht. Sie nickte etwas befremdet und dankbar. Es war ihm, als hätte er jetzt erst Frau Slama zum Abschied gegrüßt. Wie ein Grenzposten zwischen der Liebe und dem Leben stand die fremde, vertraute Frau am Fenster. Nachdem er sie gegrüßt hatte, fühlte er sich wieder der Welt zurückgegeben. Er schritt schnell aus, Schlag 7:45 war er zu Hause und meldete seinem Vater die Rückkehr. Blass, kurz und entschlossen, wie es sich für Männer geziemt. Der Wachtmeister hatte jeden zweiten Tag Patrouillendienst. Jeden Tag kam er mit einem Aktenbündel in die Bezirkshauptmannschaft. Den Sohn des Bezirkshauptmanns traf er niemals. Jeden zweiten Tag, nachmittags um 4, marschierte Karl Josef in das Gendarmeriekommando. Um 7 Uhr abends verließ er es. Der Duft, den er von Frau Slama mitbrachte, vermischte sich mit den Gerüchen der trockenen, sommerlichen Abende und blieb an Karl Josefs Händen Tag und Nacht. Er gab Acht, dem Vater bei Tisch nicht näher zu kommen, als nötig war. »Es riecht hier nach Herbst«, sagte eines Abends der Alte. Er verallgemeinerte, Frau Slama gebrauchte grundsätzlich Reseda.